Erster David floh von dort und versteckte sich in der Festung Adullam. Als seine Brüder und seine ganze Familie das erfuhren, kamen sie zu ihm. Zweiter viele Menschen, die in Schwierigkeiten waren, Schulden hatten oder unzufrieden waren, versammelten sich um David, und er wurde ihr Anführer. Etwa 400 Männer schlossen sich ihm an. Dritter von dort ging David nach Mizpe in Mob und bat den König von Mob, dürfen mein Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich weiß, was Gott mit mir vorhat. Vierter der König erlaubte ihnen, in seiner Nähe zu bleiben, und sie wohnten bei ihm, solange David in der Festung war. Fünfter aber der Prophet Gade sagte zu David, du sollst nicht in dieser Festung bleiben. Geh ins Land Juda. Daraufhin machte sich David auf den Weg und kam nach Jahareth. Sechster als Saul hörte, dass David und die Männer bei ihm entdeckt worden waren, saß er gerade in Gibea unter einem Tamariskenbaum auf dem Hügel. Er hielt seinen Speer in der Hand und alle seine Hofbeamten standen um ihn herum. Siebter da sagte Saul zu seinen Hofbeamten, die um ihn standen, hört zu, ihr Leute aus Benjamin. Wird Davids Sohn euch allen auch Felder und Weinberge schenken und euch zu Anführern über Tausende und Hunderte machen? Achter, warum habt ihr euch alle gegen mich verschworen? Niemand hat mir gesagt, dass mein Sohn sich mit David verbündet hat. Niemand hatte Mitleid mit mir und hat mir mitgeteilt, dass mein Sohn meinen Diener David dazu gebracht hat, mein Feind zu sein. Neunter da sagte Dök, der Edomiter, der bei Sauls Beamten stand, ich habe gesehen, wie David zu Abimelech, dem Sohn Ahitubs, nach Nob kam. Zehnter Abimelech befragte Gott für ihn, gab ihm Essen und auch das Schwert des Philisters Goliath. Elfter da ließ der König Ahimelech, den Priester, und seine ganze Familie, die Priester von Nob, zu sich rufen. Sie alle kamen zum König. Zwölfter da sagte Saul, hör zu, du Sohn Ahitubs. Er antwortete, ich höre, mein Herr. Dreizehnter Saul fragte ihn, warum habt ihr euch, du und David, gegen mich verschworen? Du hast ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt, damit er mein Feind werden konnte, wie es jetzt ist. 14. Ahimelech antwortete dem König, wer unter all deinen Dienern ist so treu wie David? Er ist dein Schwiegersohn, der Befehlshaber deiner Leibwache und wird in deinem Haus geehrt. 15. Habe ich denn erst jetzt angefangen, Gott für ihn zu befragen? Nein, überhaupt nicht. Der König soll seinem Diener und meiner ganzen Familie nichts vorwerfen, denn dein Diener wusste von all dem überhaupt nichts. 16. Der König aber rief, du musst sterben, Ahimelech, du und deine ganze Familie. 17. Der König befahl seinen Wachen, die neben ihm standen, geht und tötet die Priester des Herrn. Denn auch sie haben David geholfen und mir nichts gesagt, obwohl sie wussten, dass er auf der Flucht war. Aber die Diener des Königs weigerten sich, die Priester des Herrn zu töten. 18. Da befahl der König Dök, geh du und töte die Priester. Dök, der Edomiter, ging und tötete die Priester. An diesem Tag tötete er 85 Männer, die das Priestergewand trugen. 19. Und Nob, die Stadt der Priester, wurde von ihm zerstört. Er tötete alle Menschen, Männer, Frauen, Kinder und Säuglinge, sowie alle Tiere wie Rinder, Esel und Schafe. 20. Nur ein Sohn von Ahimelech, namens Abjatar, entkam und floh zu David. 21. Abjatar berichtete David, Saul hat die Priester des Herrn ermordet. 22. David antwortete Abjatar, ich wusste schon damals, als Dök, der Edomiter, dort war, dass er es Saul verraten würde. Ich bin schuld am Tod deiner ganzen Familie. 23. Bleib bei mir und hab keine Angst. Wer mich töten will, will auch dich töten. Bei mir bist du sicher.